Lass deine Braut stehen, Mann, setz den Helm auf, es ist Krieg und der Krieg braucht Gewehre. Wir brauchen die Stadt und wir brauchen das Feld, es ist ein Ehrenfeld und wird ein Feld der Ehre. Gräber stehen noch offen. Dynamit steht bereit für die Städte. Mit Kanonen mäht man die Wälder. Und überall zogen die lachenden Kompanien aus und wurden tote Kompanien. Porträt. Familie. Der Junge soll Geige lernen. Der soll nicht mehr da oben mit Kanonen spielen. Oh, beautiful boy. Ja, ein Mädel habe ich auch noch. Aber das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich war damals schon im Feld, als es ankam. Da ist man nun Vater. Und kenn nicht mal seine eigene Familie. Was suchst du denn da? Poor fellow. What's the matter with him? Was ist der? Verrückt geworden? Wahrscheinlich sucht er seine Sachen. Qu'est-ce que tu fais là? Du cherches quelque chose? Du. Er will sagen, dass er auch so ein Foto gehabt hat. Yes. It looks like he's lost a picture.